Ich habe dieses Licht schon lange gesehen. Geld verdienen und die ganze Zeit versuchen, genau an diesem Licht zu stehen, in diesem grellen Wochenlicht. Der Club und diese ganze Angeberei. Und du versteckst dich nur dahinter. Hast du auch gerade die ganz grelle Licht gesehen?